Und euer Name? Muss ich bitten. Mein Name ist Kurt von Staufen. Kurt. Von Staufen? Staufen? Staufen? Warum fällt euch das so auf? Von Staufen? Des Geschlechts sind wohl schon mehrere. Oh ja, hier Faulen des Geschlechts schon mehrere. Mein Oheim selbst, mein Vater will ich sagen. Doch warum schärft sich euer Blick auf mich je mehr und mehr? Oh, nichts. Wie kann ich euch zu sehen ermüden? Drum verlass ich euch zuerst. Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ich fürcht ihn, Nathan. Lass die Zeit allmählich und nicht die Neugier unsere Kundschaft machen. Er geht. Nathan, der ihm mit Erstaunen nachsieht. Der Forscher fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte? Ist es doch, als ob in meiner Seele er lese. Wahrlich, ja, das könnte auch mir begegnen. Nicht allein Wolfs Wuchs, Wolfs Gang, auch seine Stimme. So vollkommen so, warf Wolf sogar den Kopf, trug Wolf sogar das Schwert im Arm, strich Wolf sogar die Augenbrauen mit der Hand, gleichsam das Feuer seines Blicks zu bergen. Wie solche tief geprägte Bilder doch zu Zeiten in uns schlafen können, bis ein Wort, ein Laut sie weckt. Von Staufen. Ganz recht, Vilnek und Staufen. Ich will das bald genauer wissen, bald, nur erst zum Saladin. Doch wie? Lauscht dort nicht Daya? Nun, so komm nur näher, Daya.